نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحديث 60 بعد 600. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. كان ذلك في منى في الحج. خثعم هي قبيلة، خثعم تسمى، هذا يسمى حديث الخثعمية أو المرأة الخثعمية التي كان ينظر إليها الفضل. فكان الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفة، أي خلفها. فأتت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فلما رآها الفضل نظر إليها، وكانت امرأة جميلة، فنظرت إلى الفضل ونظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت شابا ينظر إلى شابة فخشيت عليهما الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل. فطبعا ليس موضوعنا الآن مسألة النظر إليها وإدارة الوجه، إنما موضوعنا الآن هو مسألة سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أدرك الحاج أبي، يعني الحاج صار وجب على أبي، أو أبي يريد أن يحج. اختلف أهل العلم هنا، هل المعنى أنه الوجوب يعني حج الواجب، أو أنه هل هي الاستطاعة؟ يعني اختلفوا ما هو المقصود بهذا الكلام. لما سألت هي، هل مقصود القدرة والاستطاعة أو للوجوب أو الإجزاء؟ يعني هل يجزئ عنه الحج إذا حججت أنا عن أبي، إذا حجيت عن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، حجي عنه. فالعبارة هنا: إن فريضة الله على عباده في الحج، دالة على علمها بشرط دليل الوجوب وهو الاستطاعة. يعني إذا كان الإنسان مستطيع ووجب عليه الحج فعليه الحج. طيب إذا كان حي وما عنده استطاعة، قالت: لا يثبت على الراحلة، ما يستطيع، قال: حجي عنه. فاختلف أهل العلم في قضية الحج عن إنسان حي، هل يجوز أم لا؟ فمنهم من يقول لا يجوز، منهم يقول يجوز إذا ما كان يستطيع. أما عن الميت فما في مشكلة أنه يحج عنه. وطبعا بارك الله فيكم، سيأتي الحديث، حديث شبرمة، أن أحج عن شبرمة، هذا سيأتي فيما بعد. إذن إذا تبرع أحد بالحج عن غيره وجب عليه، وجب عليه وإن كان لا يجب عليه الحج، لأن المرأة بيّنت هنا يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّنت المرأة تماما مسألة الزاد وكذا وهذه الأمور، إنما قالت: لا يثبت على الراحلة. وكذلك بارك الله فيكم، مسألة آه جواز النيابة في الحج، واحد ينوب عن الآخر في الحج. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث 660 فون سبل السلام دي إكليغونغ فون بلوغ المرام دسبوغ فون الحج und wir behandeln den ersten Kapitel davon, und das ist Vorzug des Hajj und wer ist verpflichtet, Hajj zu machen. Ibn Abbas radiyallahu anhuma sagte, Al-Fadl Ibn Abbas war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam auf einem Reittier. Dann kam eine Frau von Khaz'am. Khaz'am, das ist ein Stamm. Al-Fadl hat angefangen, sie anzuschauen. Er schaute sie an. Und sie schaute Al-Fadl an. Sie haben sich gegenseitig Blickkontakt. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat das Gesicht von Al-Fadl in die andere Richtung gedreht. Dann sagte die Frau, O Gesandter Allahs, mein Vater ist ein alter Mann und er kann nicht auf einem Reittier sitzen. Und die Pflicht von Al-Hajj ist für ihn treffend geworden. Sollte ich anstatt ihn pilgern? Der Prophet sagte ja. Und das war in der Abschied-Pilgerreise von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Das heißt, eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ist von Khaz'am. Und der Prophet Muhammad war auf Reittier und hinter ihm Al-Fadl ibn Al-Abbas. Er war ein junger Mann und die Frau war eine schöne, junge Frau. Als sie zum Propheten kam, damit sie ihm Frage stellt, Al-Fadl hat sie angeschaut, die war so schön. Der Prophet sagte, ich habe einen jungen Mann gesehen, der eine junge Frau anschaut und ich habe Angst bekommen, dass sie versucht werden. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallam sein Gesicht in die andere Richtung gedreht. Das ist nicht unser jetzt Thema, hauptsächliches Thema bezüglich, wie könnte man sie sehen und sie Al-Fadl, warum haben sie Kontakt, das ist nicht das Thema jetzt, was wir behandeln, sondern das Thema, was für uns wichtig ist, kommt danach. Wer hat gesagt, die Pflicht von Al-Hajj, die Pflicht von, oder Al-Hajj ist für meinen Vater, für meinen alten Vater, Pflicht geworden. Aber mein Vater kann nicht auf dem Reittier sitzen. Soll ich Hajj anstatt mein Vater durchführen? Der Prophet sagte ja. In diesem Hadith, barakallahu fikum, kann man haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Erstmal heißt das, dass man anstatt anderen pilgern darf. Zweitens, was sind die Bedingungen dafür? Drittens, ist hier gemeint, dass sie den Lohn bekommt oder dass die Verpflichtung des Vaters auslöscht, weil sie Hajj anstatt ihm machen will. Und das ist, barakallahu fikum, wichtig in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Frau sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mein Vater ist alt und er kann nicht auf dem Reittier sitzen. Das bedeutet, sie hat angedeutet, dass ihr Vater nicht imstande ist, Hajj zu machen, weil er alt ist, er kann sich nicht bewegen. Darf ich Hajj anstatt mein Vater verrichten? Der Prophet sagte ja. Das heißt, man darf anstatt andere Hajj verrichten. Aber welche Leute? Deshalb sagen die Gelehrten hier, wenn jemand spendet oder wenn jemand sich bereit erklärt, dass man anstatt anderen Hajj machen will, das ist dann Pflicht geworden für die Person, die gespendet hat oder die sich bereit erklärt hat. Und man kann anstatt Leute, die nicht fähig sind, Hajj zu machen, wenn sie auch am Leben sind, anstatt dieser Leute kann man Hajj machen. Wenn sie schon gestorben sind, sowieso kann man. Aber unter bestimmten Bedingungen. Wenn zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter Hajj praktizieren wollte und sie könnten das nicht, sie wollten gerne, aber sie könnten das nicht und sie sterben, dann ja, kann man anstatt sie machen. Aber wenn eine Person die Möglichkeit gehabt hat, Fähigkeit gehabt hat, Geld gehabt hat, der Weg war frei, man konnte Hajj machen, aber da hat man absichtlich Hajj verlassen. Manche Gelehrten sagen, man macht anstatt dieser Person kein Hajj. Deshalb sollte man aufpassen. Auf jeden Fall für uns ist wichtig hier, man darf anstatt anderen Hajj machen, wenn sie nicht fähig sind, Hajj zu machen. Du hast eine alte Mutter, die ist zum Beispiel 90 Jahre alt, sie kann sich überhaupt nicht bewegen, sie kann überhaupt nicht pilgern. Dann kannst du anstatt sie Hajj machen. Sie ist gestorben, dann kannst du auch Hajj machen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa'anhu, ayyan ibn Abbas, أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. قالت هنا نذرت أن تحج. نذرت أن تحج. والنذر هو إلزام المسلم نفسه شيئا لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به. أن تلتزم بشيء ما ألزمك الله به. أن توجب على نفسك أمرا ما أوجب الله سبحانه وتعالى. هل أوجب الله سبحانه وتعالى مثلا عليك أن تصوم فرضا شهر صفر؟ لا. فتقول أنا نذرت أن أصوم هذا الشهر لله سبحانه وتعالى، هو أصوم 10 أيام لله سبحانه وتعالى. الله ما أمرك في هذا. فهنا نذرت أن تحج. إذن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده ويجزئه عنه وإن لم يكن قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها حجت عن نفسه أم لا، وهذا اختلف فيه أهل العلم، لأنه يقول لا. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوقع في نفس السامع. قضاء الدين على الميت معلوم، لازم تقضي الدين، إذا ما قضيت الدين عليه يعذب في قبره. فكذلك قضاء النذر واجب، لأنه بارك الله فيكم، لأنه أيضا دين لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. 668 ابن عباس überliefert eine Frau von Juhayna, das ist ein auch arabischer Stamm, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte ihm: Meine Mutter hat sich verpflichtet zu pilgern und sie hat nicht gepilgert und sie starb davor. Sollte ich anstatt meiner Mutter pilgern? Der Prophet sagte, ja, pilgere anstatt deiner Mutter. Hätte deine Mutter Schulden gehabt, hättest du bestimmt diese Schulden beglichen. Gibt Allah seinen Rechten, weil Allah subhanahu wa ta'ala es gebührt, seine Rechte zu bekommen. Das heißt, ihr sollt eure Versprechungen an Allah subhanahu wa ta'ala halten. In diesem Hadith, das war Al-Bukhari, in diesem Hadith ist natürlich, kann man hier über Verpflichtung, das wird Nazr, Gelübde heißt das Nazr. Nazr ist, dass jemand sich verpflichtet, du verpflichtest dich selber, was Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht zur Pflicht erlegt hat. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht verpflichtet, eine Sache zu verrichten oder zu praktizieren, aber du machst das selber. Angenommen, du sagst, ich verpflichte mich, 10 Tage in diesem Monat zu fasten. So, für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Nazr. Du musst das machen. Und wenn du stirbst, dann müssen deine Erbenden das tun. Weil das Schuld ist. Das heißt, du bist verschuldet. Hier sagte die Frau, oh Prophet, meine Mutter wollte das machen. Hier gibt es nicht die Erzählung, ob die Mutter schon Hajj gemacht hat oder nicht, ob die Tochter schon Hajj gemacht hat oder nicht. Es gibt nicht klar. Deshalb gibt es unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, ja, wenn auch die Mutter kein Hajj gemacht hat und wenn die Tochter kein Hajj gemacht hat, dann macht die Tochter, weil das Schuld ist. Und Schulden muss man begleichen. Andere Gelehrten sagen, nein, erstmal die Tochter macht an sich selbst, für sich selbst und dann für ihre Mutter. Und die andere Erklärung habe ich euch vorhin probiert. Auf jeden Fall, in diesem Hadith sieht man klar, dass ein Sohn oder eine Tochter anstatt die Eltern ein Bittgebet beglichen, eine Verpflichtung begleichen darf. Oder kann oder muss. Und das ist eigentlich muss. Weil, wenn man das nicht begleicht, dann wird die Person, die gestorben ist, zur Rechenschaft gezogen. Und das Beispiel hier ist klar, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam das mit Schulden verglichen hat. Es ist bekannt, wenn man Schulden gemacht hat und diese Schulden nicht beglichen sind und die Person stirbt, dass die Person im Grab Schmerzen hat und dass diese Person gefoltert wird im Grab, weil diese Person die Schulden nicht beglichen hat. Das ist auch das Gleiche mit Hajj. Deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. hier einen Logikschluss gemacht. Und er hat ein Beispiel, um zu erklären, gegeben, s.a.w. Und das ist schön. Weil die Leute damals gewusst haben, eine Person stirbt, hat Schulden, muss man schnell die Schulden begleichen, Geld, finanziell. Auch in der Religion ist das so. Das bedeutet, diese Schulden muss man begleichen, weil das Recht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und man muss Allah subhanahu wa ta'ala ist würdiger, ihm diese Rechte zu geben, als die Menschen. وعنه كذلك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقة إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف وهو في صحيح الجامع صبي حج في سن الصبا يعني ما كان قد بلغ ثم بلغ فعليه حجة الإسلام هل يؤجر الأب والأم على نعم وهذا مر بنا المرأة التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له ألي هذا حج قال نعم ولك أجر هذا مر معنا والحديث صحيح مسلم إذا بارك الله فيكم الصبي أو العبد أو الصبية الصغيرة إذا بلغت إذا حجت وهم في سن قبل البلوغ، فإذا بلغوا فعليهم حجة الإسلام مرة أخرى، ولهم ولآبائهم إن شاء الله أجر على الحج الأول. Sechs und zweiundsechzig. Auch Ibn Abbas hat überliefert, dass der Prophet Muhammad SAW sagte, jedes Kind, das Hajj praktiziert, dann geschlechtsreif wird, muss nochmal pilgern. Und auch jeder Sklave, der befreit wird und er hat schon Hajj gemacht, muss nochmal Hajj machen oder nochmal pilgern. Das ist bei Ibn Abi Shaybah und Bayhaqi. Und man hat unterschiedliche Ansichten, ob diese vom Propheten Muhammad SAW stammt. Und das ist in Sahih al-Jami'. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Wir haben schon ein Hadith gehabt, das ist in Sahih Muslim. Die Frau, die dem Propheten Muhammad SAW sagte, ich habe ein Kind, wenn ich für dieses Kind Hajj mache, geht das? Der Prophet sagte ja und du bekommst Lohn. Aber wenn ein Kind Hajj gemacht hat, gepilgert hat und dann ist dieses Kind geschlechtsreif geworden, dann muss dieses Kind, dann muss diese Person, dann, weil sie geschlechtsreif geworden ist, dann nochmal Hajj machen, weil das die Pilgerreise vom Islam ist. Und das gilt auch für eine Sklave. Wenn ein Sklave schon Hajj gemacht hat, aber wurde befreit, dann macht er auch das. Wenn auch ein Kind pilgert, bekommen die Eltern Lohn von Allah für die Pilgerreise des Kindes, aber dann muss man nochmal, dann muss dieses Kind, wenn das Kind geschlechtsreif geworden ist, nochmal pilgern. Wallahu ta'ala a'lam. وأعلم. وعنه كذلك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال إن امرأتي يا رسول الله خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. لا يخلون رجل بامرأة في رواية لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ما وظيفة الشيطان هنا؟ يجملها له ويجمله لها. قد تكون أبشع امرأة وقد يكون أبشع رجل، ولكن الشيطان يجملهم وكذا ويزرع الفتنة بينهم. فالخلوة بالأجنبية حرام بإجماع. والله أنا أستغرب يا أخو الله العظيم إنه نحن نسمع مثل هذا الكلام اليوم. إجماع ما خالف أحد من علماء الأمة بهذا إلا في هذا الزمن والعياذ بالله. على كل قال أهل العلم طيب إذا ما كان محرم معهما يعني رجل وامرأة ومثلا رجل أو رجل وامرأة ومرأة هل يقوم مقام المحرم؟ قالوا لا لأنه لا بد من المحرم عملا بلفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ومع ذو محرم ما قال إلا ومعهما ثالث ودل الحديث على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره خلاص سفر أي سفر فما يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع المحرم قالوا إلا في حال الضرورة، إلا في الضرورة، مثل سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. قالوا أو لقضاء دين ورد وديعة، رجوع من نشوز، يعني في يكون هناك ضرورة لهذا الأمر. واختلف أهل العلم في سفر الحج الواجب، فذهب الجمهور ألا إنه لا يجوز للشاب إلا مع محرم، ونقل الكرابيسي قولا عن الشافعي أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا ولم ينهض دليله على ذلك، أما في دليل على هذا. قال ابن دقيق العيد قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال عموم شامل للرجال والنساء، وقوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عموم لكل أنواع السفر، فتعارض العمومان. وأجيب بأن أحاديث لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم مخصص لعموم الآية، والحديث عام للشابة والعجوز. قال بعض الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم، ولكن أهل العلم الآخرون قالوا لا يخصص بل العجوز كالشابة. واختلفوا هل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة، فأجازه البعض ولا ينهض حجة على ذلك، ما في حجة لأنه ليس بإجماع والأدلة لا تقوم عليه. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته فإنه أخذ منه أحمد أنه يجب خروج الزوج مع زوجته إلى الحج إذا لم يكن معها غيره، وغير أحمد قال لا يجب عليه، وحمل الأمر على الندب قال وإن كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة، فالقرينة عليه ما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه. وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة وقد وجبت عليها. وطبعا الحديث أيضا من أهل العلم من قال محمول على حج التطوع، ما قالوا حج الفريضة، ولكن لا يوجد فيه دليل أنه حج تطوع. طبعا هل يصح الحج من امرأة إذا سافرت مع بلا محرم؟ الحج إذا حجت صحيح مع الإثم، مع الإثم لأنها سافرت بغير محرم، فننتبه لهذا بارك الله فيكم. إذن إجزاء الحج شيء، انتبهوا مسألة مهمة، امرأة راحت مع غير محرم وحجت، فإذا كان حجها صحيح حجها صحيح، ولكن مع الإثم، بس الإنسان يذهب إلى الحج حتى الله يغفر له فيروح يعمل إثم. طيب إذا بالروحة أو بالذهاب إلى الحج هذا بالحج الله غفره، طيب في الرجعة ذاك الصحيح أن المرأة تحتاج إلى محرم في الحج، والله تعالى على أعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس هات إذا ليس فتاكت إيش هب دم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم جهوت أبريدشت ونزاكت kein Mann darf mit einer Frau allein sein, außer dass sie einen engen Verwandten Mahram hat. Engen Verwandten, der sie nicht heiraten darf oder ihr Mann. Ja? Das ist jemand, Mahram für eine Frau ist die Person, der sie nicht heiraten darf, wie ihr Vater, ihr Onkel, ihr Sohn, Großvater, Enkelkind, so weiter, Bruder oder ihr Mann, weil sie seine Frau ist oder sein Vater oder sein Sohn, wenn auch nicht von ihr ist der Sohn. Das ist Mahram. Das heißt, ein Mann darf nicht mit einer Frau allein bleiben, außer dass ein Mahram dabei ist. Und eine Frau darf nicht allein reisen ohne Mahram. Dann stand ein Mann und sagte: O Gesandter Allahs, meine Frau ist zu Pilgern gegangen oder Pilgern gegangen. Und ich habe mich eingetragen bei dem Zug von so und so. Der Prophet sagte: Geh und pilgere mit deiner Frau. Pilgere mit deiner Frau. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Dieses Hadith natürlich ist wichtig, damit man etwas auch versteht. Ein Mann, eine Frau, die nicht zueinander gehören, die dürfen nicht miteinander in einem Raum bleiben. Außer dass die Frau jemand von den engen Verwandtschaft hat, der Mahram ist. Sonst geht es nicht. In einer anderen Überlieferung, der Prophet sagte, wenn ein Mann und eine Frau allein sind, dann ist der Dritte der Teufel. Was macht der Teufel hier? Was ist seine Aufgabe? Der macht die Frau schön für den Mann und der macht den Mann schön für die Frau. Obwohl vielleicht die Frau ist nicht hübsch und der Mann ist nicht hübsch. Aber der Teufel macht Versuchung zwischen ihnen. So, man darf das nicht. Die Gelehrten haben erklärt, okay, wenn das kein Mahram ist, eine dritte Person ist, sagen nein, weil das Hadith steht, Mahram. Außer in Notwendigkeiten, das ist was anderes. Aber allgemein, das geht nicht. Übrigens, dies ist ein Konsens von der islamischen Gelehrten. Das wird von Muslimen ist, es gibt Konsens. Eine Frau, ein Mann allein in einem Raum, die dürfen nicht dabei sein, außer dass die Frau Mahram hat, ihr Vater, ihr Bruder, ihr Sohn und so weiter. Die natürlich geschlechtsreif sind. Aber in unserer Zeit, subhanallah, hören wir was Komisches heute zu sagen. Obwohl Konsens, es gibt keinen einzigen Gelehrten, der was anderes erzählt hat. Nur in unserer Zeit. Möge Allah uns bewahren. Zweitens in diesem Hadith, die Frau darf allein nicht reisen. Reise, alles was Reise bedeutet, darf die Frau allein nicht machen, außer dass sie Mahram hat. Warum? Damit er sie schützt, damit er sie unterstützt, damit er dabei ist, wenn sie Hilfe braucht. Das ist die Weisheit. Der Prophet sagt immer, die Mahram, auch Mahram, sie braucht auch Mahram. Und das ist Barakallahu fikum sozusagen unbeschränkt. Für jede Reise. Der Prophet hat nicht gesagt, für Reise von 5 Kilometer oder von 20 Kilometer. Wenn das Reise heißt, wenn das Safar heißt, dann gilt die Regel. Dazu, der Prophet hat hier nicht erwähnt, ob Jungfrau oder alt. Obwohl, muss man zugeben, dass manche Gelehrten den Fehler gemacht haben und die haben behauptet, dass die Frau, wenn sie alt ist, wenn die Frau alt ist, dass sie allein reisen darf mit einer Gruppe oder mit anderen Frauen. Und es gibt dafür keinen Beweis. Wir haben keinen einzigen Beweis, dass man sowas macht. Außer bei Notwendigkeiten, okay. Notwendigkeit, eine Frau zum Beispiel ist in einem zwischen Nicht-Muslimen und sie hat den Islam angenommen, es gibt niemanden und die will zwischen Muslimen leben und die hat niemanden, der sie bringt, dann kann sie das machen. Aber nur diese Reise, nicht jeden Tag hin und her. Es war drittens oder viertens in diesem Zusammenhang, manche Gelehrten haben natürlich hier gesagt, diese Überlieferung geht um Pilgerreise, die zusätzlich ist, die freiwillig ist und nicht die Pflichtpilgerreise. Ja, wo ist der Beweis, dass es Pflicht oder zusätzlich? Es gibt nicht. Der Prophet hat dem Mann befohlen, dass er zurückkehrt und er reist oder der geht pilgern mit seiner Frau. Deshalb, das ist das Richtige. Und wenn man sich an die Religion hält, dann hat man reines, sauberes Herz. Da braucht man keinen Zweifel zu haben. Aber jetzt, wenn man das anders macht, dann gibt es immer diese Fragezeichen. Da sollte man Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. وعنه كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخ أو قريب لي فقال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه وهو في صحيح أبي داود الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج لغيره من لم يحج عن نفسه فإن أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة فإذا بارك الله فيكم إذا كان الإنسان مستطيع فيحج عن نفسه أولا ثم عن غيره ما يروح يحج عن غيره وينسى نفسه لأنه أنت ملزم أولا أن تؤدي العبادات التي عليك ثم عن غيرك طبعا في مشكلة هنا في الحديث بارك الله فيكم هو قال أخ أو قريب لي فبعض العلم يقول ما يؤدي العبادة يعني مثل الحج أو العمرة عن الغير إلا الولي أو الذي الوريث الوارث فهنا قال قريب لي أو أخ طيب ما المقصود بأخ أخوه أو أخ في الإسلام قريب ما المقصود بذلك والله تعالى أعلم ولكن فيه أن الإنسان يحج عن غيره بعد أن يحج عن نفسه بارك الله فيكم 664 ابن عباس auch überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hörte, dass eine Person sagte, O Allah, ich bin für dich da, für Shubruma. Shubruma. Der Prophet sagte, wer ist Shubruma? Der Mann sagte, ein Bruder oder ein Verwandter von mir. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte ihm, hast du für dich selbst gebilgert? Die Person sagte, nein. Der Prophet sagte ihm, pilgere erstmal für dich selbst, dann pilgere für Shubruma. Das ist bei Abu Dawud und Ibn Majah und das ist sahih in Sahih Majah. Das wäre Barakallahu fikum. Wenn man anstatt anderen pilgern will, dann sollte man erstmal für sich selbst pilgern, dann für die anderen, nicht umgekehrt. Und hier sagen die Gelehrten, wenn jemand anstatt andere pilgert und da hat man für sich selbst nicht gebildet, das geht erstmal für dich selbst. Weil diese Person am Anfang sagte, oh Allah, ich bin für dich da für Shubruma. Der Prophet sagte, nein, erstmal für dich, dann für Shubruma. Für dich, dann für Shubruma. Und es gibt hier noch ein Problem. Und zwar, die Person sagte, ein Bruder oder ein Verwandter. Ein Bruder oder ein Verwandter, das ist nicht von der Person direkt, aber das ist von dem Überlieferer des Hadith. Also wenn das Verwandter ist, das bedeutet, auch andere können anstatt Verwandten oder anstatt Familie pilgern. Nicht unbedingt der Sohn oder die Tochter, wie das in anderen Hadithen vorkam. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي إذن الحج مرة يعني على الناس مرة واحدة على الإنسان بعد بلوغه مرة واحدة أن يحج في حياته مرة واحدة، أما غير ذلك فهو تطوع لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وفي حديث آخر وحديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وأنهيكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أصل الحديث كذلك في مسلم من حديث أبي هريرة. بارك الله فيكم. ابن عباس هات اتسيلت اه هات اتسيلت دست البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم uns gepredigt hat und er sagte Allah subhanahu wa ta'ala hat euch mit al-hajj verpflichtet. Al-Aqra ibn Habis, Al-Aqra ibn Habis sagte: O Prophet, jedes Jahr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich ja sage, dann wird das Pflicht. Al-Hajj, die Pilgerreise, ist einmal. Wenn man aber mehr macht, dann ist das freiwillig zusätzlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Das Hadith ist bei den fünf außer Tirmidhi, und Ursprung dieses Hadithes ist in Sahih Muslim. Das heißt, aus diesem Hadith können wir lernen, dass Al-Hajj muss man einmal. Wenn man geschlechtsreif geworden ist, hat man einmal zu pilgern. Was man mehr als einmal pilgert, ist für Allah subhanahu wa ta'ala zusätzlich. Das ist die Sache, die hier in der Religion ist. Also man ist nicht verpflichtet, jedes Jahr zu pilgern, aber wenn man das machen will, dann bitteschön, da kann man. Aber da kann man das nicht verpflichten oder Pflicht machen. Und dass man den Leuten sagt, du musst jedes Jahr pilgern. Wie manche Leute sagen, du hast viel Geld, du sollst jedes Jahr das machen. Nein. Du kannst, wenn du willst. Aber du bist nicht verpflichtet. Nur einmal im Leben. Es gibt eine andere Überlieferung oder Version. Der Prophet, als er das gesagt hat, dann hat einer gesagt, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich ja sage, dann wird das Licht. Und ihr werdet das nicht schaffen können, jedes Jahr zu pilgern. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr bestraft werden. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ich euch verboten habe, meidet ihr. Und was ich euch verpflichtet habe, bringt davon, was ihr könnt. Nicht wollt, sondern könnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallim kathira. Somit barakallahu fikum, haben wir den ersten Kapitel von dem Buch von Al-Hajj, und das nächste Mal reden wir über Al-Muaqit. Dahin haben wir Al-Bab al-Awwal, und die Woche kommt نبدأ بباب المواقيت إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.